Anruf 6. Ja, bitte? Wir sehen euch nicht. Seid ihr wirklich in der ersten Etage? Natürlich. Ich bin in der Kabine hinten links. Ich habe da einen hübschen Rock gesehen. Den habe ich mal anprobiert. Du, Boris, ich kann dich sehen. Pass auf, wir schicken dir ein Foto von uns. So, das Bild ist fertig. Absenden? Mal sehen, ob du uns jetzt findest. Naja, eventuell rufe ich einfach nochmal an.